wenn ich mal hier bin und das ist dann eine längere Zeit, dann sollt ihr wissen, dass ich nicht zu faul bin oder keine Lust habe zu kommen. Ich war sogar, das ist mir heute eingefallen, bei dem Sommerfest nicht da. Oh, das hat mir richtig leid getan. Sondern dann bin ich krank. Das ist mir so eingefallen, wie ich heute hier hinfuhr. Da habe ich gesagt, Mensch, wo bist du eigentlich gelandet? Immer krank und immer krank. Könnte mich jetzt hier unter euch mischen und hier einziehen. Ich bin euch schuldig, ein bisschen zu erzählen, wo ich war und was ich gemacht habe. Es ist ja jetzt schon ein Jahr her, dass ich die Knochenmarktransplantation bekommen habe. Und zwar am 1. August im letzten Jahr habe ich sie bekommen. Und dann waren immer die Untersuchungen und die erste große Untersuchung ist dann ein Jahr später. Und da bin ich nicht hingegangen, weil ich nicht hingehen konnte. Ich bin ganz fröhlich, nachdem ich das letzte Mal hier bei euch war, in der Nähe des Odenwaldes gefahren, und zwar in Rheinhessen. Da kenne ich jemand und da war ich 3 oder 4 Tage, habe mir da die Gegend angesehen. Ich war zum ersten Mal in einem Weinberg. Warst du schon mal im Weinberg? Also ich kannte das ja überhaupt nicht und habe mir das erklären lassen, war sehr interessant. Und dann bin ich von dort aus nach Stuttgart gefahren, weil in Stuttgart der Kirchentag war. Ganz groß, 130.000 Leute. Geschlafen habe ich bei der Gruppe, wo ich also vorher da die Gegend mir angesehen hatte. Anschließend war ich dann noch 14 Tage in Süddeutschland, aber ich merkte schon, irgendetwas stimmt da nicht. Ich weiß, mein Immunhaushalt ist noch nicht so, wie das bei einem gesunden Menschen ist. Und man ist ja da mit vielen Menschen ganz dicht zusammen. Ich war in Stationen von U-Bahn, S-Bahn und Straßenbahn. Da war man ganz dicht gedrängt. Ich sage klar, wenn so eine Großveranstaltung mit 3.000 oder 5.000 Leuten zu Ende geht, dann kann man nicht sagen, komm, bleib mir vom Leib. Dann ist man ganz dicht gedrängt. Und so habe ich denn auch die letzte Zeit immer sehr viel, ich weiß nicht, ob ihr bei euch daran erinnern könnt, gehustet, immer gehustet. Und irgendwann habe ich mir gesagt, das geht nicht mehr. Und dann bin ich zum Arzt gegangen. Der hat aber mich nicht kontrolliert in der Form, dass er mich geröntgt hat und hat gesagt, ja, das ist irgendetwas, aber ist nicht der Rede wert, ein paar Hustenpillen gegeben. Und dann wurde das aber doch so schlimm, dass eines Tages, da wusste ich nicht mehr, wo ich war, und da wusste ich auch nicht mehr, was für ein Tag war. Ich konnte nicht mal meinen Computer ausschalten. Ich war total durcheinander. Und dann hat ein Freund von mir aus Remscheid, der hat mich dann angerufen und ich habe irgendwelches dummes Zeug geredet. Und da hat er gesagt, so, jetzt musst du ins Krankenhaus. Ich sage, warum soll ich denn ins Krankenhaus? Doch, du musst ins Krankenhaus. Nee, ich gehe nicht ins Krankenhaus. Und dann hat er aber dann von dort einen Krankenwagen geholt. Und die haben mich dann abgeholt. Ich wollte auch gar nicht mitfahren, aber es war mein Glück, dass er angerufen hat. So kam ich also ins Gifhorner Krankenhaus und die haben mich geröntgt und alles gemacht und die stellten fest eine schwere Lungenentzündung. Deshalb auch der Husten. Und die haben mir dann die entsprechenden Mittel gegeben und nach einiger Zeit war der Husten weg. Es war alles wieder in Ordnung. So weit, so gut. Aber nach einigen Tagen kam ich in der rechten Gesichtshälfte hier oben so ein Jucken. Und dann waren da so kleine Bläschen. Dann sofort zum Hausarzt und der sagt, das ist eine Gürtelrose. Ich sage, was Gürtelrose? Gürtelrose kriegt man doch hier am Leib, aber doch nicht im Gesicht. Doch, ist eine Gürtelrose. Und dann bin ich nach Hannover gefahren. Die hat man dann auch behandelt. So ungefähr 10 Tage war ich wieder im Krankenhaus. Ich war nur 3 oder 4 Tage zu Hause. Und dann meinte man, so, das ist jetzt verheilt und da gibt es noch ein paar Schmerzen, aber sonst ist es in Ordnung. Ich bin dann fröhlich nach Hause gefahren. Dann bekam ich plötzlich solche Schmerzen hier oben, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war, als wenn man bei lebendigem Leibe einem das Auge rausreißt. Also, ich habe sowas noch nie erlebt und ich habe schon einiges aushalten müssen. Und ich wusste auch gar nicht, was passiert jetzt. War da so eine Bank, da habe ich mich draufgeschmissen, hab laut geschrien und ja, 30 Sekunden, da waren die Schmerzen weg und nach 3 Minuten war wieder alles in Ordnung. Ich wusste gar nicht, woran ich war. Und dann ist das am Abend nochmal passiert. Da habe ich gesagt, jetzt ab zum Doktor, Notaufnahme, Krankenhaus. Die haben mir auch nur ein paar Pillen gegeben und mich dann wieder nach Hause geschickt. Und in der Notaufnahme kriegte ich wieder das war ein Anfall, auf die Erde geschmissen. Und zu Hause habe ich dann, ich habe nur ganz laut Jesus, Jesus, Jesus geschrien. Wirklich so stehen. Manchmal kam das dreimal am Tag. Und dann habe ich in der Schmerzklinik angerufen und dann sagte man mir, das und das Medikament, das müssen Sie erhöhen. Da müssen Sie das Doppelte nehmen. Und dann waren diese schlimmen Schmerzen, wo man denkt, da schießt einer rein, die waren weg. Aber dafür hatte man dann am ganzen Tag über Kopfschmerzen. Und das habe ich jetzt auch. Jetzt in diesem Moment habe ich hier oben starke Kopfschmerzen, aber es wird weniger. Es wird weniger. Es war eine ganz, ganz schlimme Zeit. Sie ist auch noch nicht vorbei, aber es wird besser. Es wird besser. Das wollte ich euch ganz einfach sagen, damit ihr Bescheid wisst, wenn ich nicht hier bin, habe ich irgendetwas. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel ganz zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Wenn ich jetzt eben so ausführlich und lange darüber gesprochen habe, warum ich nicht hier war, dann wollte ich euch Anteil geben an meinem Leben. Normalerweise teilt man das ja nur Freunden mit, aber ich kann sagen, dass wir auch Freunde sind. Wir sind auch Freunde im Herrn und deshalb habe ich das erzählt. Wenn man einen Menschen fragt, wie geht's dir? Mensch, ich habe dich ja lange nicht gesehen. Dann sagt man in der Regel, ja gut, oder ich bin zufrieden. Aber man sagt nie, mir geht's schlecht. Und das habe ich in den letzten Wochen öfters gesagt. Mir geht's schlecht. Da war der andere richtig aufgeregt, denn habt ihr das schon mal gehört, wenn er einen fragt und er sagt, na, mir geht's schlecht? Da weiß man gar nicht, was man sagen soll. Mir geht's schlecht. Damit rechnet der, der fragt, nicht. Kann man den Fragenden schon mal richtig durcheinander bringen? Ich habe mich bei der Vorbereitung der Predigt gefragt, wie hätten denn die Jünger Jesu geantwortet, wenn man sie gefragt hätte, wie geht's euch eigentlich? Ihr geht jetzt 2 Jahre mit dem Herrn, mit Jesus. Wie funktioniert das? Wie geht es euch? Ich denke, dass sie in der Regel gesagt hätten, ja, uns geht's ausgezeichnet. Jeden Tag erleben wir neue großartige Taten mit unserem Herrn, die wir uns nie hätten vorstellen können. Und das ist schön. Uns geht es gut. Es gab aber auch Zeiten oder besonders gab es eine Begegnung, die sah nicht so rosig aus. Und hätte man nach dieser Begegnung gefragt, wie geht's euch? Dann wären wir nur angeguckt worden und vielleicht hätte man gesagt, das haben wir eben noch mal überlebt. Und über diese Geschichte möchte ich euch jetzt berichten. sie hat mit Wasser zu tun. Da muss ich mal eben einen Schluck Wasser trinken. Ich nehme nämlich so Medikamente, die machen einen ganz trockenen Mund. Das ist furchtbar. Da muss man alle 5 Minuten muss man was trinken. Also die Geschichte hat mit Wasser, mit viel Wasser zu tun. Ich weiß noch, als ich 1960 zum ersten Mal die Nordsee sah. Da ging ich da so ein paar Dünen hoch und vor mir Wasser, Wasser, nur Wasser, soweit man gucken konnte. Ich sah das Schöne am Wasser, das Spiel der Wellen, das Schäumen der Gischt und die Kraft der Brandung, wenn das Wasser dann ans Ufer kam. Wasser bis zum Horizont. Und dann der erste Sonnenuntergang, will ich nie vergessen, am Meer. Alles wurde dann plötzlich rot. Es war wunderbar. Aber das Meer kann nicht nur idyllisch sein, sondern auch unheimlich, gefährlich, lebensgefährlich, wenn ein Sturm aufkommt. Dann spürt man, welche ungeheure Kraft die tobenden Wassermassen haben. Viele Jahre später bin ich mal mit einem großen Schiff von Kiel nach Helsinki gefahren und zurück. Unterwegs kam dann ein großer Sturm auf. Und sowas habe ich noch nie erlebt in meinem Leben. Man sieht das ja in den Nachrichten teilweise. Ich kann euch sagen, das ist unheimlich. Noch vor Stunden ruhiges Wasser und dann die tobende See. Eine ähnliche Geschichte gibt es im Neuen Testament. Sie steht in Markus 4. Und am Abend desselben Tages sprach Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit. Und es erhob sich ein großer Wirbelwind und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und Jesus war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und die Jünger weckten ihn und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Jesus sprach zu den Jüngern, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Die Jünger fahren mit Jesus über den See Genezareth. Zunächst verlief diese Schifffahrt ohne Probleme. Das Meer liegt ja ein paar hundert Meter unterhalb der Meeresoberfläche. Und wenn dann von oben die heißen Winde kommen und die dann auf das Wasser fallen, auf den See Genezareth, dann gibt es ganz schnell einen Sturm und große Wellen. Da kommt der Sturm, er peitscht die Wellen hoch und Wasser kommt ins Boot. Die Jünger haben alle Hände voll zu tun mit dem Herausschöpfen des Wassers. Und Jesus? Jesus sitzt hinten. Nein, Jesus liegt hinten im Boot. Auf einem Kissen hat er sich gemütlich gemacht und schläft. Stürme des Lebens, wir kennen sie alle. Die kommen manchmal, so wie auch bei dieser Geschichte, ganz unvorhergesehen, ganz plötzlich. Ich habe da nicht daran gedacht, als ich zum Kirchentag fuhr, dass ich eine Lungenentzündung ein paar Tage später kriegte. Ich habe doch nicht gedacht, als ich aus dem Krankenhaus herauskam und habe gesagt, danke dir, dass die Lungenentzündung nun weg ist, dass da diese Gürtelrose kam. Und ich wusste auch nicht, dass das unheimlich lange noch hält mit dieser Gürtelrose, auch wenn man gar nichts mehr sieht. Man sieht nichts mehr, aber die Schmerzen sind noch da und nicht zu beschreiben. Plötzlich kommt ein Lebenssturm auf. Diese Lebensstürme, die sind in der Jugend noch verhältnismäßig harmlos. Aber die richtigen Stürme, die kommen erst, wenn man einen Menschen verliert. Die richtigen, echten Stürme, die kommen erst, wenn man alt wird. wenn dann Dinge passieren, die man nicht voraussehen kann, dann ist es nicht so einfach. Ein Sturm, der kann auch passieren, wenn so eine Gürtelrose kommt und man weiß nicht mehr wohin. Ich verstehe die Jünger, die ganz große Angst haben, nur zu gut. Wer war denn von uns noch nie in einer solchen Bedrängnis? Und ich glaube, wenn man den letzten Umzug hat, wenn man in ein Altenheim kommt, dann ist es auch ein Lebenssturm, ein gewaltiger ja sogar. An einem solchen Tag erwischt der Lebenssturm die Jünger und sie verzweifeln und fragen dann, sag mal, ist dir denn gleichgültig, was wir hier machen? Wir ertrinken fast und du schläfst. Die Jünger wecken in ihrer Angst Jesus und fragen ihn, ob ihm das gar nichts ausmacht, was derzeit so passiert. Das sind Fragen, die wir auch kennen. Was meint er, was ich gefragt habe, als ich da auf dem Boden lag und nur noch geschrien habe? Auch wenn das, ich das nachher wusste, immer nur vielleicht eine halbe Minute war. Warum? Warum passiert das jetzt? Und warum passiert das mir? Jesus erwachte und spricht nur wenige Worte zu den Elementen Wind und Wasser. Und sofort war Ruhe da. Das sind, so habe ich inzwischen festgestellt, Erfahrungen, die unser Leben zusammenfassen. Unser Leben kann auch so schrecklich bedroht werden oder bedroht sein. Zugleich gibt es aber auch ein ganz, ganz großes Vertrauen mitten im Meer der Angst. Und das Vertrauen heißt Jesus. Jesus ist doch da. Ich habe das noch nie so erlebt, wie in den Momenten, als ich da auf der Erde lag. Jesus ist da. Ein solches Vertrauen müssen wir haben, dass wir zu Jesus gehen in den Zeiten der Not. Und dann wird es auch bei uns ruhig. Und dann fragt natürlich auch Jesus seine Jünger, warum seid ihr so kleinmütig? Kleinmütig waren nicht nur die Jünger, sondern sind wir auch oft. Kleinmütig und mutlos in schwierigen Situationen, wenn wir merken, dass wir mit unserer eigenen Kraft am Ende sind, dass wir nicht mehr weiter können. Kleinmütig und mutlos sind wir aber auch, wenn wir vergessen, dass Gott bei uns ist, auch wenn wir ihn nicht sofort spüren, auch wenn er nicht sofort auf unsere Rufe und Bitten reagiert. Und wenn ich doch nichts fühle von deiner Macht, so sagt der Liederdichter, du bringst mich doch zum Ziele auch durch die Nacht. Die Nächte können manchmal sehr, sehr lange sein, vor allen Dingen im Alter. Zeigt uns Jesus durch seinen tiefen Schlaf nicht, wie groß sein Vertrauen zu seinem himmlischen Vater ist? Der hätte das Schiff nicht absaufen lassen. Aber die Jünger dachten, es ist bald soweit. Und dann ist es logisch, dass er sie fragt, habt ihr keinen Glauben mehr? Glaube bedeutet doch, dass ich jederzeit mit Gott und Gottes Allmacht rechnen darf. Gottes Macht ist die Kraft, die immer um uns ist, auch wenn wir sie nicht merken. Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Wir können gewiss sein, und das sage ich jetzt auch in erster Linie mal zu mir, wir können gewiss sein, dass Gott bei uns ist, in den seichten Fahrwassern unseres Lebens, aber auch in den Stürmen unseres Lebens. Gott kommt immer auf uns zu, er lässt uns Menschen nicht im Stich, auch wenn im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser uns bis zum Halse steht. Wir können sicher sein, dass Gott bei uns ist und uns begleitet. Und nun, wenn mich jetzt einer fragt, Hans Otto, wie geht's dir? Dann sage ich nicht mehr, es geht mir schlecht, weil es mir schon viel viel besser geht, ich kann wieder predigen, sondern ich sage, die Schmerzen sind noch da, aber es ist alles so, dass man es aushalten kann. Es wird langsam besser, auch wenn es nur wöchentlich geht. Es wird besser. Es wird noch lange dauern, ich weiß es, aber Jesus ist bei mir. Ich möchte schließen mit einem Gedicht. Spuren im Sand. Eines Tages hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichter gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorüberzog, blickte ich zurück und erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn: Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass ich in den schwersten Zeiten meines Lebens, dass da nur eine Spur zu sehen ist. Warum hast du mich denn da allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete der Herr: Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Sorgen und Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Amen. Gott, der himmlische Vater, richtet seine Augen auf dich. Sein Gesicht strahlt vor Freude, wenn er dich sieht, weil er dich sehr lieb hat. Er hat versprochen, dich nicht zu verlassen und nicht von deiner Seite zu weichen. Seine schützenden und segnenden Hände hüllen dich ein, so kannst du sicher deinen Weg gehen. Gottes Segen wünsche ich Ihnen allen.